Es wehrt sich nicht. Pralli, das ist wieder ein Scheiß. Ja, ich sagte ja. Das treibt dich nach Berlin, ne? Das treibt mich nach Berlin? Was? Ach du Ostereier suchen, was? Ich wäre auch aus München abgehauen, wenn die Meister geworden wären, das wäre die Hölle. Das hält doch keiner aus, wenn man nur noch aus Köln kommt. Ich bewundere dich nur, seit ich dich kenne. Ja, ich mich auch. Immer wieder frage ich mich, was machst du da eigentlich? Ja, ja, das frage ich mich auch, immer wenn ich dich sehe. Ja, und dann habe ich letztens jemandem was gegen Bayern München gesagt, da habe ich gesagt, ich stehe da nicht drauf. Ich mag die Meinung, du bist ja ein Loser-Typ. Ja, ja, genau. So geht's da. Das sind die Gewinner. So führen sie sich auch auf. Ne? Den Hoeneß höre, oh Gott, oh Gott. Der kommt noch nicht mal aus Bayern, der kommt aus Nürnberg. Ne? Echt? Ja. Das ist ein Franke. Ja. Dann bildet er sich ein Bayer zu sein. Was hat der? Lass ihn nochmal ein. Du magst ihn nicht, ich weiß. Ich habe keine Freunde. Der beliefert sogar McDonald's. Ja. Man darf McDonald's nicht mehr gehen. Hoeneß Buletten. Hoeneß als Bulette. Hoeneß als Bulette. Da gehört er hin, oder wie? Mit ein bisschen Segen. Das Sägewerk davor. Konstantin, tired? No? I see you. Immer erstaunt, ihr versteht kein Wort Deutsch und guckt aber sehr verständlich. Noch einer, der kein Deutsch spricht? Das sind die am meisten, verstehen wir. So, jetzt fangen wir an. Du hast eine Frage. Und? Komm raus damit. Du hast dich gerade gemeldet. Ich habe mich nicht gemeldet. Habe ich jetzt gerade geguckt? Hm? Der hat sich gemeldet. Was? Du hast dich gerade gemeldet. Wer sich hier meldet, muss was sagen. Sonst wird man Feuermelder. Ja, du hast so gemacht. Man muss auf seine Finger aufpassen hier. Es wird alles falsch ausgelegt. Immer schön brav irgendwo sehen, wo, hinhalten, wo man sie sieht. Na gut, jetzt ist es soweit. Jetzt haben wir den Gong gehört. So, irgendwelche Fragen vom letzten Sitzung? Also dann neue Fragen. Auch nicht. Ja, jetzt muss ich dich doch, ja. Oh. Energieübertragung gibt es ja nicht, sagst du. Nee, Energie kann man nicht übertragen. Kann man nicht übertragen. Ich meine allerdings, dass ich das bei Tieren gesehen habe, dass die sich nach Energieübertragung besser fühlen. Nicht nach Energieübertragung, nach einer Einstimmung, einer Resonanzfeld, das dann anders ist. Es resoniert anders. Aber es ist keine Energieübertragung, sondern es verändert sich das Resonanzfeld im Tier. Es ist aber nicht, dass die Energie sich vermehrt oder vermindert. Es ist eine andere Vibration oder Resonanz da drin. Also das ist ein anderes Feldvibrierung. Aber es ist keine Energieübertragung. Das ist so, als wenn du jetzt John of God in Brasilien auf diesen Stein, da auf diesen weißen Kristallen, ganzer Berg von Kristallen. Da wird scheinbar dein Resonanzkörper resoniert mit den Steinen und klärt dann seine innere, was auch immer. Also Kraftfelder oder Kraftplätze sind meistens da, wo die Resonanz im Körper sich verändert. Aber nicht, dass da mehr Energie ist, sondern die Schwingung ist anders. Und du resonierst mit der Schwingung, die da ist. Aber nicht, dass du da mehr Energie kriegst, sondern die Energie schwingt anders. So war eigentlich auch meine Frage in mir. Ja. Es wird ja etwas harmonisiert oder in die Ordnung gebracht. Es wird in Stimmung gebracht. Ist so hier, gute Stimmung ist, wenn alle mitlachen. Das ist so ein Stimmungsfeld. Dann hatte ich noch eine Frage zu Mother Mira. Oh ja. Schon ändert sich die Stimmung. Ich habe gemerkt, von Eckhart Tolle hält sie nichts. Ich halte alles Mögliche von denen. Das ist. Aber ich lasse mich nicht aufhalten. Ich mag sie alle, weil sie tun ihr Bestes, aber es kommt Gott sei Dank nichts mehr raus. Ich mag sie alle super. Ich finde sie alle super, aber nur, weil sie nichts bringen. Doch, ich meine es ernst. Das ist jetzt kein Witz. Bitte? Ja, das ist ja das Schöne daran. Darum können Sie ja ruhig versuchen, die neue Erde zu bauen oder so. Oder. Habe ich nichts gegen. Ja, oder Seele zu füllen. Ja, die können für. Die können den neuen Hitler bauen, wie sie wollen. Der Führer lebt. Die führen die Seele dahin, wo das neue Reich sitzt. Heim ins Reich. Was? Ja gut, Heim ins Reich. Sag ich nochmal, Heim ins Reich. Für alle, die es nicht gehört haben, Heim ins Reich. Das war jetzt nicht heimlich, das war jetzt öffentlich gesagt. Reichlich. Reichlich, Heim ins Reich. Nein, zurück. Es ist wunderbar, das Bewusstsein spielt mit sich selbst in allen Variationen und das ist ein Aspekt, das ist auch ein Spiel des Bewusstseins hier. Aber das Schöne daran, es kommt nichts mehr raus, Gott sei Dank. Es vermehrt dich nicht und vermindert dich nicht. Und das ist eigentlich die einzige Botschaft, die ich nicht übermitteln kann. Es ist einfach nur, ja, wie die Wissenschaftler jetzt diese Neuronenspiegelung. Da, wo die Neuronen sich im Spiegeln im Umfeld und sich dem anpassen dann. Also die Neuronen, die sich ständig am Umfeld anpassen. Also was da für eine Stimmung ist. Tja, und dann ist es wie im Gesangverein. Wenn man zusammen singt, ist man nicht so schlecht drauf. Dann ist man glücklicher. Na, vielleicht nicht glücklich, aber man vergisst den Unglücklichen. Man singt sich weg. So Bhajans, das ist auch schön. So als wenn man im Wald ist und hat Angst und man singt zusammen, hat man keine Angst mehr. Das nennt man Bhajan. Alleine ist man einsam und ängstlich und in Gemeinschaft ist man dann stark und furchtlos. Wie Jesus fürchtet, fürchtet euch nicht. Wenn du dann zu Weihnachten das mitsingst, bist du auch voll in der Schwingung. Ich meine es so, da macht man sich dann schon so kleine Pausen vom Angsthasen. Oder wenn man im Fußballstadion die Mannschaft gewinnt, dann sofort ist man in der Einheitskirche von einem leeren Ball. Dann hat man einen Ball. Nee, es gibt immer diese kleinen Pausen von diesem kleinen, was auch immer, unglücklichen Ich. Wie auch immer. Bloß man findet immer wieder da zurück, weil das man wie so ein Jojo-Effekt. Man, zeitweise ist man dann abgelenkt durch etwas oder die Aufmerksamkeit richtet sich auf ein anderes Schwingungsfeld. Bloß es zieht sich immer wieder in dieses erste, einsame Ich. Das ist alles so furchtbar. Ich weiß nicht, aber... Furchtbar? Ja, das ist aussichtslos, das ist so hoffnungslos. Ja, aber das ist doch die beste Aussicht. Ich habe mich auch damit abgefunden. Ja. Es bleibt dir auch nichts anderes übrig eigentlich. Jetzt tu nicht so, als wenn du da eine Chance hättest. Du tust so, als wenn sowas sich erarbeitet hat. Du hast dich einfach, die Tatsachen haben sich dir gestellt. Du dich nicht den Tatsachen. Links und rechts stehen sie neben dir. Und winken immer mit dem Pferd. Also bevor ich jetzt hier noch ganz verwirrt werde, möchte ich mal eine Auftragsfrage stellen. Okay. Ich gebe dann dir auch eine Auftragantwort. Und zwar möchte ich gerne wissen, was genau ist eigentlich die geistige Welt? Das hier. Die Geister, die ich rief, die wirst du nicht wieder los. Also Gott ist wie so ein Zauberlehrling, der wollte nur mal kurz wissen, wer er ist, und schon hat er die Geister gerufen, so als Hilfestellung, und schon kriegt er die Geister nicht mehr los. Er hat den Spruch vergessen, wie er sie wieder los wird. Er ist einmal diese Frage, wer bin ich, und schon hat der Geist losgelegt. Hat alles gezeigt, er zeigt ständig neue Variationen von dem, was du bist. Nur weil du dich fragst, wer bin ich? Oder ich bin wer? Ich bin was? Schon, er liefert ständig. Du beschwerst dich immer, nein, das kann ich nicht sein. Ich will noch was anderes, das kann es nicht gewesen sein. Bring mir noch was Besseres. Das ist so Amazon. Dauerauftrag. Das sind so Wünsche ans Universum. Und das Universum liefert jetzt ständig Antworten. Und du bist nie zufrieden mit irgendwas. Möglicherweise temporär, eine Zeit lang, durch irgendein Verstehen oder ein Wissen, hast du so, okay, aber dann irgendwann lutscht sich das aus und hast wieder Hunger nach was anderem. Das kann es nicht gewesen sein. Noch was Neues. Das ist die Geisterwelt. Die Geisterbahn des Seins. Guck's dir an hier. Alles das ist Geist. Bitte? Die sind Ablage. Geistige Ablage. Nee, wenn du sag ihr einfach, alles, was sie erfährt, ist Geist. Und nur der Geist geht dem Geist auf den Geist. Das kannst du in München selber sagen, wie sie nach München kommt. In München? Ja, in München ist natürlich schwer. Da habe ich nur München. Hier habe ich ein großes Maul. Nee, München ist auch ganz schön. Aber München ist immer ein bisschen trockener. Das ist immer ein bisschen steif. Nö, da ist einfach, da wollen sie alle Bayern München sein. Immer nur die Gewinner. Keine Liegeplätze. Und Christa kann da nicht liegen. Dann sitzt die da steif rum. Das ist verrückt. Und wenn Christa steif ist, schon steif ist, dann... Nee. Na gut, ich sage ja das dann in München, wenn ich es erkenne. Gibt's Ros Vita, sie heißt Ros Vita. Ros Vita. Ich glaube, ich habe auch gehört, dass die Pferde wiehern. Ros Vita. Das hört sich gut an. Wo wiehert Ros? Da, wie Ros Vita. Da. Aber ich kenne den Namen, ich habe den immer schon gemocht. Hätte ich aber keinem Kind gegeben. Das ist der Anfang. Am Ende. Würdest du dein Kind Ros Vita nennen? Nein. Nein. Würdest du dein Kind Ros Vita nennen? Nein, aber ja. Ja, das ist das Fatale. Die sind meistens nett, Ros Vita. Mit dem Namen müssen sie nett sein. Wenn du nämlich als Ros Vita nicht nett wärst, dann hättest du ein Problem. Es ist wieder der dritte Mal heute. Na gut, ich werde dann fragen, Ros Vita. Frage. Frage jetzt oder schweige für immer. Okay, ja, noch Fragen zum Hü-Hot. Bin ich hot oder bin ich Hü? Wohin? Gut. Aber mit Selbstbefragung, also zu wem kommen diese Gedanken? Oder wenn ich das... das doch, ich würde dir das auch, diese Methode, mitgeben. Besonders dir. Eigentlich nur dir. Oder was ist mit der Ich-Bin-Atemübung, dass du einfach nur... Ja, ich finde die super. Ich habe ja heute Mittag schon gesagt, am besten, du atmest weiter. Stetig. Gleichmäßig. Und wenn möglich gleichmäßig. Nicht ausatmen beim Einatmen. Nicht verwechseln. Das könnte Rhythmusstörungen geben. Gibt es denn so etwas wie das spirituelle Herz, von dem Ramana mal gesprochen hat? Ich habe keine Ahnung. Da fragen wir ihn mal. Leider keine Antwort. Was würdest du machen, wenn es findest? Also gut. Na gut. Noch irgendeine? Irgendwas unter der Decke? Oder nur kalt? Nur kalt. Guck dir die an. Ja. So kalt ist es doch gar nicht hier. Oder doch? Mal ja, T-Shirt da. Ja, der ist auch verrückt. T-Shirt sich um gar nichts. Und Jungs, alles in Butter? Ja. Seid ihr mit dem Auto gekommen? Nee? Mit der Eisenbahn? Geflogen. Geflogen? Von Leipzig, ne? Nein, München. Von München? Ach ja, ihr wohnt ja bei München. Ich erinnere mich in München an Roswitha. Die arme Frau. Ich möchte nicht auf meiner Liste stehen. Aber es ist ja noch ein halbes Jahr hin, das vergesse ich bis dahin. Ich glaube nicht, dass ich daran mich erinnere, außer ich muss das Ding anhören hier, was ich bezweifle. Ich werde dich schon daran erinnern, ich habe ein gutes Gedächtnis. Du bist in München? Oh. Das war erst ein Versprechen, Karl. Das muss ich mir noch überlegen dann. Kurzfristige Änderung. Es hat einer gedroht, dass er kommt, ich komme nicht. Okay, so. Hast du noch irgendeine Übung? Oder nicht? Oder hat noch irgendeine andere Technik? Aber wenn jetzt was hochkommt und ich frage, zu wem kommt das? Zu wem kommt dieser Gedanke? Dann spüre ich so einen kurzen, Raum. Und dann, wenn es wieder weg ist und der Gedanke kommt, denkt das war's. Ich weiß ja, dass es nicht es sein kann. Weißt du, was ich meine? Ja, es ist immer so, wenn was hochkommt. Sollte man sich fragen, wem kommt das jetzt hoch? Bin das wirklich ich? Das sind die Fragen. Auf die sage ich keine Antwort. Du musst zu Baron Cady gehen. Ich bin da überfragt. Da bin ich leider nicht kompetent. Kompetent? Welche denkt? Der Zahnarzt wirkt bei mir leider nicht. Das ist die Arbeit und ich bin zu faul dafür. Aber wenn du gerne arbeiten willst, dann mach die Übung. Hast du was zu tun? Ich glaube, Ramana hat nur die Übung gegeben, damit er die Leute losgeworden ist, die so gefragt haben. Geh nach Hause, mach die Übung und wenn du dann, dann kommst du wieder. Grüß dich neu. Wie ich bin. Ja, wer bin ich oder so und geh nach Hause und lass mich in Ruhe. Ich bin echt überzeugt, dass die ganzen, wir sind echt Schlitzohren gewesen. Wenn keiner eine Ruhe, wenn die keine Ruhe gegeben haben, immer was wollten und immer noch eine Technik, dann muss doch was sein. Ja, mach das und das und geh nach Hause und dann kommst du wieder. Ja, ich bin ja leider nicht durch Ramana draufgekommen, sondern durch Robert Adams. Und Baron Katie zwischendurch. Ich bin da nicht drauf gekommen, das hört sich gut an. Durch Robert Adams. Und was macht Robert Adams? Ist jetzt Energie. Er ist jetzt Energie? Ja, schon seit Ach, er ist das? Ja. Das hört sich gut an. Er hat sich auch nie selber erfahren. Was hat er? Er hat sich auch selber nie erfahren. Er hat sich auch selber nie erfahren. Ja. Also. Aber. Na gut. Du glaubst ihm. Ich fange an langsam gar nichts mehr zu verstehen. Wir sind hier. Wir haben heute schon viel über das Christusbewusstsein geredet. Und wenn du mal das Thomas-Evangelium liest, dann ist das genau, was hier passiert. Was? Was niest du denn dabei? Darf ich dir mal einen Witz erzählen? Ja, ich habe eine Kneipe gehört. Nee. Was ist der Unterschied? So frisch geht nicht. Was ist denn der Unterschied zwischen Christus und Casanova? Der Ausdruck von Nageln. Der Ausdruck von Nageln. Wisst ihr, man muss frische Ohren haben dafür. Man kann ja nur. Was war das? Ja, da muss man die Arbeit gemacht haben. Ja. Wem passiert das jetzt? Wer muss ich den Witz anhören? Ja. Wer hat ihn den konnte er gleich wieder behalten. Nicht vergessen. Der war super, wa? Jetzt kann er aufgehen. Na gut. Ja, von Köln noch was. Ja, ich habe gerade gedacht, du hast gerade vom Thomas-Evangelium geredet. Und letztendlich von dem. Vom Ungläubigen. Und ich bin nicht so bibelfest, aber interessiert. Das steht nicht in der Bibel. Das ist ja das. Den haben sie nicht reingelassen. Ja, aber den haben sie nicht reingelassen. Den haben sie erst 48 gefunden, das Ding. Schriftrollen im irgendwo. Wo war das? Kobaran? In Ägypten irgendwo. Ja, ja, da war. Und das ist ja ganz anders. Also lange Rede, kurzer Sinn, in der Bibel steht es nicht aber. Also ich muss es googeln. Nee, wie auch immer. Also wenn ich werde jetzt fragen, nicht die 148 Verse. Das meine ich jetzt. Die was? Wenn du nach Fragen fragst. Ja, dann frag mich was. Was denn? Also die Frage sagt, dass das, was hier passiert, ist letztendlich das, was in dem Thomas-Evangelium beschrieben wird, das, was ja in dem Thomas-Evangelium. Weil wir gerade vom Chaos gesprochen haben. Ja, das direkt, die eine Vers geht direkt über das Chaos. Ich bin nicht hier, um Ordnung zu schaffen, sondern reines Chaos. Also damit du möglicherweise absolut erfährst, dass das, was du bist, nie eine Ordnung braucht, um zu sein. Also ich bin nicht hier, um Frieden zu schaffen. Ich weise euch darauf hin, dass Krieg nie aufhört. Und da, wo ein Vater und ein Sohn ist, wird er ihn erschlagen. Da, wo zwei sind, wird Krieg sein. Alle diese Hinweise, die eigentlich alles zerstört, jede Hoffnung auf Liebe, auf Frieden, auf Erkenntnis, irgendwas. Du wirst das nie kennen, das, was deine Natur ist. Alles das. Also das ist dann diese, kannst du mal lesen. Ich habe ja, sie hat immer übersetzt in Frankreich, habe ich immer Seminare über das Thomas-Evangelium. Ich habe es nie gelesen. Da ist eine, oder? Da ist eine Gruppe, wie heißt Medallonium? Metanoia. Da ist ein Franzose, der das übersetzt, Ende der 40er oder 50er. Ein Meister. Und der ist gestorben irgendwann, in den 90ern. Und dann brauchten sie wen, der ihnen erklärt, was das heißt. Ja, da haben sie mich dann gefunden. Ja? Gute Wahl. Haben sich nur wenige beschwert. Ja? Nee, von daher bin ich halt da dran gekommen. Ich habe mich sonst nie für interessiert. Und dann haben sie mir den Vers vorgelesen und dann habe ich drauf geantwortet, was es bedeutet. Da gibt es jetzt viele Hefte von, Magazine und so. Naja. Man weiß nie, was kommt. Aber da steht genau drin, das wäre dann, aus dem Jesus wurde ein Shiva, also ein Zerstörer. Aus dem Liebenden wurde dann eben der Zerstörer. Vollkommene Zerstörung. Von allen Konzepten, von Liebe, von Frieden, von Wissen, von allem, was möglich ist. Und das kann natürlich nicht in der Bibel stehen, weil darauf kann man keine Religion aufbauen. Das geht nicht. Also ohne Hoffnung kannst du keine Religion machen. Und darum wurde sie immer verbannt. Es wurde nie anerkannt oder irgendetwas. Na gut. Aber das ist für mich eigentlich mehr ein Hinweis auf. Das andere ist Versklavung. Also das ist der Hinweis auf mehr auf das, was deine Natur ist. Diese Ausweglosigkeit deiner Existenz. Und nicht diese Religion der Auswege von irgendwelchen. Weil auch diese Arbeit da ist ja auch ein Versprechen. Ja. Ist auch eine Religion dann. Oder alles auf die neue Erde von Tolle, das Jetzt ist ja ein Versprechen, weil es nicht halten kann. Alles das sind Versprecher. Man möchte gerne dran glauben, aber hat man sich halt versprochen, ne? Wie man sich verlobt, verheiratet, verspricht. Na gut. Ne? Habt ihr euch mehr auch davon versprochen, ne? Von. Und Mallorca auch wieder? Nee. Nee? Ich überlege mir das auch noch. Wenn ihr nicht kommt. Na gut. Ja, noch andere Techniken, die nichts bringen. Oder doch was bringen. Und weil sie was bringen, sind sie schlecht. Weil wenn man sich hinterher gut fühlt, dann denkt man, man beherrscht es. Weil man dann eine Erfahrung macht, ist es das Gefährlichste. Das ist die größte Falle, wenn es was bringt. Wenn man hinter sich besser fühlt, friedlicher. Nach dem Meditieren bin ich immer so ausgeglichen. Das ist eigentlich das Schlimmste. Alles was bringt, bringt es nicht. Oder? Oder bringt es auch nicht. So, Pralli, neue Fragen. Nicht. Machen wir langsam Veteranentreffen hier. Ja, aber hallo, ja. Machen wir jetzt 12-jährige Feier oder sowas. Dutzendfeier. Ist schon 12, ja? Ja, 2001 Minimum. Ach, stimmt, genau, ja. So geht's, oder? Dann merkt man, wie grau man wird. Graue Zellen. Ja, gut. Ja, noch Fragen zum Tommy? Nix. Das Wort zum Sonntag. Diese Knoten im Herzen, habe ich das richtig verstanden? Wenn man den. Wenn der zu lösen wäre, wäre das Lösen der neue Knoten. Ne? Genau. Das ist so. Auch ein offener Knoten bleibt Knoten. Auch ein offenes Herz ist immer noch zu, weil die Potenzialität von zu ist immer noch da. Also auch ein offenes Herz ist potenziell zu. Also da, wo die Idee von offen ist, ist auch bestimmt die Alternative immer noch da. Also das Zerstören von allen diesen Konzepten ist nur eben zu sein, was du nicht sein kannst, aber das ist zu einfach für dich, das geht nicht. Das wäre, da hättest du ja nicht, kannst du nicht sagen, ich war's. Das lässt dir nicht zu. Du musst ja ein Erfolgserlebnis vorweisen, damit du damit angeben kannst. Vor anderen und vor dir. Wenn es einfach jeder ist und das Ganze ist es, das interessiert dich nicht, weil damit bist du ja nichts Besonderes. Und du bist einfach nur etwas Besonderes, wenn du eben besonders leidest, besonders nicht leidest, besonders weißt oder nicht weißt. Daraus wirst du auch nicht rauskommen können allein. Es ist auch beruhigend zu hören, wenn sich der Geist aufstößt. Oh, das ist ein Knoten, der kann gelöst werden. Ach nee, das ist wieder eine. Dann hast du doch was weg. Ja, dann ist die Wertigkeit des Lösens nicht mehr da. Mhm. Dann ist gelöst oder nicht gelöst nicht verschieden. Es ist verschieden, aber macht nichts verschieden. Ist halt manchmal offen, manchmal zu. Manchmal erfährst du dich im Tunnel, manchmal offen und manchmal gar nicht. Oder? Aber was macht's? Macht dich nicht mehr, nicht weniger? So, was soll's? Kannst nicht mit angeben? Oder doch? Wer weiß? Weil solange du noch Freunde hast, ist echt schlecht. Wissen wir ja, wer Freunde hat, hat auch Feinde. Ne? Muss man sich nicht drum kümmern. Und warum hat man denn ein Extremgefühl? Ich mache ab und zu mal Kampfsport, ich boxe, Metallboxen. Da habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich mit meinem Kollegen, ich bin, weiß, was ich meine, ich bin voll da. Ich fühle mich trotzdem nicht nett zu dir. Nein, brauchst du auch nicht sagen. Ich dachte schon. Ich möchte auch nichts von dir, weil du mir ja nichts geben kannst. Ah. Ne, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Kollegen Sparring mache, ne, und das geht immer... Das heißt ja auch, spar mir den Ring. Das heißt Sparring. Dann habe ich das Gefühl, als wäre ich da diese Einheit, wo wir uns immer eigentlich... Wenn ihr euch auf die Glocke haut, dann seid ihr eins. Dann klingelt es bei beiden gleichzeitig. Das sagt der Vater zum Sohn auch immer, ich schlag dich nicht wegen dir, es tut mir mehr weh als dir. Ja. Diese Einheit, die ist dann also dann auch nur temporär zu erfahren, wenn man jetzt, sag ich mal, im Kampfsport oder 20 Kilometer joggen geht. Marathon also, oder? Marathon. Dann nennt man es ja auch nicht umsonst toter Punkt. Wenn er voll auf die 12 gibt, fühlt sich auch total nicht da. Und dann sammelst du dich langsam wieder ein. Und der ganze Spaß fängt von vorne an. Ja, weil dann schlägt es 13, das heißt es. Weil es ist in der Zeit nicht möglich, wenn es 13 schlägt. Das ist unmöglich, aber wenn du den Schlag kriegst, schlägt es 13. Na gut. Ja, ist alles temporär möglich. Das sind dann wieder auch nur Anstrengungen, diese Einheit aufrechtzuerhalten. Ja, ist wie singen. Oder in Stadion, im Fußball gucken, alles das ist Einheitskirche. Gehört alles dazu. Kneipe gehen, sich besaufen, diese Barbrüderschaften. Eins im Betrunkensein. Man grölt sich durch die Welt. Nee, wenn es so, darum heißt man ist blau, wenn man nicht mehr weiß, was hinten und vorne ist und wer man ist. Man hat total vergessen, ob man ist und wer man ist. Das ist dann Komasaufen. Es wird immer berühmter. Flat Rate. Die flache Ratte wollte ich jetzt nicht sagen. Kenn ich auch was von, aber ich habe gemerkt, das kannst du auch nicht sein. Für eine Zeit war es das aber. Ja, für eine Zeit wohl auf jeden Fall. Und jetzt haust du einen, jetzt gehst du Sparring. Bis dahin in die Glocke. Ist auch schön. Ich habe ja 20 Jahre mal das Karate gemacht. Das macht Spaß. Damit ich jetzt wieder reden kann. Da ist die Übung anders. Da stehen sich zwei gegenüber und keiner macht was. Und der Erste, der angreift, hat verloren. Du gehst auf deinen toten Punkt, bist gar nicht mehr da, und der versucht zu schlagen, ist schon zu spät, weil du schon längst drin bist. Weil das, was nicht da ist, reagiert immer schneller als das, was versucht zu agieren. War wunderbare Übung, aber hat auch nichts gebracht. Guck mich an. Kumite. Jetzt trinke ich lieber Tee. Oh, nee, Kaffee. Tee, so weit gehe ich jetzt doch nicht. Oder habe ich das gemacht, damit ich jetzt sitzen kann und große Fresse habe, oder? Wie in Hamburg. Nur weggelaufen. Ja, ich laufe. Das ist die beste Karate-Technik überhaupt. Weglaufen. Soweit die Füße tragen. Und wenn es gar nicht anders geht, dann kannst du vielleicht schneller laufen. Noch schneller laufen. Also alles eine Vorteilsidee, die nach Einheit schreit, die nur temporär erscheint und nicht zu halten ist. Nein, das ist nur ein Phantom braucht Einheit. Das, was die Absolutheit des Seins ist, braucht doch keine Einheit, um zu sein. Das wäre wirklich ein kleinliches Sein, was eins sein muss, um zu sein. Das wäre ja wieder bedingt an Einheit. Das Sein kann mehr, das kann Unendliche, das kann sonst was. Das muss doch nicht eins sein. Mit was? Dann sag mal, das muss eins mit sich selbst sein. Es gibt schon wieder zwei Selbst, die dann eins mit sich sein müssen. Wo Einheit ist, ist Zweiheit. Das kommt zusammen. Zwei schöne Ideen. Wo die eine nicht so gut ist wie die andere vielleicht. Einheit fühlt sich dann orgastisch und das andere ist dann aber naja. Tja, noch was aus der Kampfsport-Ecke? Mein Kampf. Ja, ich habe heute Morgen schon gesagt, das ist alles dieser kleine Hitler, der morgens wach wird. Von jedem Morgen fängt sein Kampf an. Und er kämpft ums Überleben. Weil er so flüchtig ist, muss er ständig sich beweisen und beschweren und irgendetwas tun, damit es ihn überhaupt gibt. Ständig am Kämpfen. Und dann versucht er durch Meditieren nicht zu kämpfen. Aber versuchen nicht zu kämpfen ist ständiger Kampf und Krampf. Er hat keine Chance, aber er versucht es. Immer wieder. Auf und nieder, immer wieder. Täglich grüßt das Murmeltier. Wollen wir einer reinlassen? Du hast gar keine Chance, der kommt von alleine. Der wartet gar nicht, bis einer hereinsagt. Schon ist er da. Passt auf dieser Buchtitel, ich bin wieder da. Das ist ja das neue Buch über Hitler. Ja? Ja, er war nie weg. Ich würde sagen, ich war nie weg. Da hat das Marianne Rosenberg geschrieben? Er ist wieder da, er ist wieder hier. Das ist ein guter Spruch für morgens für auf dem Spiegel. Und was? Ja, da hatte ich habe nur eine Aufnahme. Da hat sich vorgestellt, Hitler würde jetzt durch die Straßen gehen und würde sich überlegen, was ist hier passiert. Lauter Ausländer und was weiß ich, Synagogen oder was man auch sehen kann, Muslime, und würde gar nicht begreifen, wie so das alles geschehen kann. Ja. Ich bin wieder da. Da hat sich jetzt einer wirklich Gedanken drüber gemacht. Also war er wieder da und hat sich in Hitler versetzt. Das ist ja ganz schlauer. Er ist eigentlich, möchte eigentlich, und dann schickt er Hitler vor. Das ist ein Arsch. Das ist eine feige Sau, wa? Was für eine feige Sau. Er guckt ja durch die Straßen und ist der kleine Hitler und sagt, wenn er wieder da wäre, ich mach das so in die dritte Person rein, der Arsch, der. Bring ihn mal mit, dann werden wir schon einordnen. Ja, oder nicht? Schreibt man so in der fiktiven irgendwas da. Zu viel Angst um selber. Macht man es fiktiv. So, was war jetzt damit? Mein Kampf, genau. Was ist denn eure Kampftechnik? Jeder hat eine andere Kampftechnik. Manche verheiraten sich. Das ist Nahkampf. Das ist der Ehering. Boxring und der Ehering. Ehe man sich versagt. Eher nicht. Tja, Kampftechniken sind gefragt. Hide and Seek. Heider? Hide and Seek. Das ist ja keine Kampftechnik, das ist Sportspielspannung. Olympiade der Versteckten. Ja, noch Fragen zum Lord of the Rings hier. Herr der Ringe. Was ist denn mit Sachen annehmen? Wenn mir jetzt was passiert, sagen ja auch immer Leute, so muss ich es einfach annehmen. Aber es passiert ja sowieso so, wie es passiert, also brauche ich ja gar nichts annehmen. Weil, verstehst du, was ich meine? Ich bin um den Abstieg. Hat er aber verweigert. Uns hat man als Kind auch immer verschickt, aber uns hat es keiner angenommen. Ich hätte nach Luckenau gehen müssen, da wäre ich auch aufgegeben worden. Was hättest du? Nach Luckenau, wie die Gangari. Die wurde ja auch aufgegeben. Die wurde verschickt. Wir haben auch hier in Ost-Berlin gibt es auch, das heißt auch Luckenau. Ja, das ist reingelegt. Scheiße, ja. Ja, der konnte sich auch nicht mehr sehen, hat es alle weggeschickt. Die haben ihn immer alle gebeten, bescheinige mir, die wollen alle konfirmiert werden von ihm. Also. Und da hat er gesagt, ja, geh. Dann war es hinter ihm. Würde ich auch machen, aber mich fragt ja keiner. Bei mir versucht es erst gar keiner, er wüsste, was ihm passiert. Ja, Schweiz, jetzt liegst du da. Hm? Du hast nichts gehört. Im Liegen hört man auch schlechter, ich weiß. Das ist so angelegt. Da ist das Wasser so anders gelagert. Ich denke immer, es kommt Widerspruch von irgendeiner Seite. Nein. Sie hält sich zurück. Auch die Ärzte sind schlauer geworden. Widerspruch zwecklos. Ist da irgendeine in welcher Lage man sich befindet? Das Auswirkungen auf das Gehör? Ja, Amboss fällt ein bisschen runter. Amboss fällt auf den Steinbügel oder was? Ja, genau. Und die Gehör- und die Knöchelchen klingeln. Wer reitet mir denn heute durchs Ohr? Oh. Ja, noch eine Roswitha-Frage. Hast du noch eine Frage? Nein, das war die einzige. Channeln Sie mal. Ruf Sie mal an! Ist der Telefonjoker jetzt. Hallo, Roswitha. Oder fragen wir das Publikum. Aber die sind auch ratlos. Ja, wir haben uns über die Chemtrails unterhalten auch. Welche? Über die Chemtrails von den Flugzeugen. Was war das denn? Zerstörungstheorie. Zerstörungstheorie? Was angeblich überall Chemie durch die Flugzeuge verstreut, um das Wetter zu beeinflussen. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Ich war letztes Jahr in Moskau, da haben sie auch den Himmel klar gemacht mit Chemie, damit Putin wieder reinkommt ins Amt. Ist wahr. Ganz Moskau hat davon gesprochen. Da haben sie extra da oben die Raketen ab, damit der Himmel klar ist, weil ein Präsident, der bei bedecktem Himmel, der ist ein schlechtes Zeichen. Da haben sie echt alles frisch. Das sah aus wie geleckt. Konstantin, last year when Putin was coming back to president, they cleared the sky with chemicals, huh? Yes. We have quite some subjects here. Bitte? Weißt du das? Nee, er meint, das sind ganz normale Kondensstreifen, aber... Nein, davon reden wir jetzt nicht. Nee. Nee, nee, nee. Wir reden von wirklich irgendwelchen chemischen Sachen, irgendwie, ich weiß nicht, was es ist, aber das bindet das Wasser automatisch und... Irgendwas, ja, und das vertreibt die ganzen Wolken. Die können dann in dem Umfeld nicht überleben oder so. Ja, das macht eine Glocke. Da fängt Schiller an zu schillern. Ja. Haben wir ja wieder die Glocke. Osterspaziergang kommt dann auch noch. Da muss ja die Glocke frei sein. Tief gemauert. Muss die Glocke werden. Tief gemauert im Gestein. Rot. Das kannst du vielleicht mal machen, aber nicht permanent da. Was? Angeblich an jedes Flugzeug Kondensstrahlen. Oh, Chemtrail. Die gab es schon vor 20 Jahren, die Kondensstrahlen. Ja, darum ist das Wetter ja so schlecht. Nein. Moment hier. Glaubt er wieder nicht? Die Mischung stimmt nicht. Ich höre auch schon die Ironie raus. Bei mir weißt du nie. Besonders nicht genau. Nee, ist alles vorstellbar. Also, ich glaube an alles. Wenn es nicht schon war, wird es werden. Ja gut, noch einer eine Verschwörung. Wie viele Flugzeuge braucht der Mensch? Christa, leg dich mal ein Zeug. 100. Kaum hat man Zeug an, ist man verflucht, oder? Muss ich dann alles alleine machen hier? Abends sind immer so müde. Du auch? Teilweise. Welcher Teil ist denn müde bei dir? Der halbe. Links geht noch, aber rechts ist schon weg. So, sollte man in Deutschland auch mal einführen. Aber wir haben ja gehört, Dummheit kann man nicht verbieten. Die FDP lässt welche raus, ich sag's dir. Der hat aber was. Ja, gut. Köln nochmal. Köln hat sich im Augenblick abgeschaltet. Köln alarv. Köln am Schlaf. Warum meinst du, dass Meditation nichts bringt? Doch, es bringt was. Ach so. Doch, klar. Habe ich ja gesagt, das bringt was. Okay. Temporär bestimmt. Ja. Reicht ja auch. Wäre ja schlimm, wenn es dann damit vorbei ist alles. Das ginge nicht. Ja, ich meine, was man so möchte. Temporär hat man dann seine kleine Auszeit und dann kommt man wieder und es geht weiter. Manchmal ist es besser, manchmal ist es schlechter hinterher. Ich meine, wenn du meditierst, weißt du es ja. Manchmal stört einen die Fliege dann an der Wand mehr und manchmal weniger. Je nachdem. Oder das kleine Summen vom vom Kühlschrank oder so, auf einmal wird so laut. Es gibt viele Vor- und Nachteile damit. Aber solange die Vorteile überwiegen, warum nicht? Aber vorher meintest du, es sei gefährlich, was? Wenn es was bringt, diese Meditation. Ja, weil es dich an dieser Sache festhält. Das ist so wie Duschen. Und wenn, du wirst sauber und das ist schlecht. Weil ja, ein kleiner Vorteil. Wie an der Sache festhält. Also wenn ich, weil die Idee von, dass du was machen kannst, natürlich das bestätigt, was du denkst zu sein. Du kannst was erreichen, du kannst was verbessern, du kannst was immer. Du bist dem Versagen weiter weg als... Der Misserfolg scheinbar ist die Richtung zu dem Versagen, nach dem du dich sehnst. Aber der Erfolg ist möglicherweise die andere Richtung, weil mit dem Erfolg richtest du dich auf die Welt und auf den Erfolg, also auf das, was im zeitlichen Rahmen von Sein sein kann. Und mit dem anderen richtest du dich wahrscheinlich möglicherweise auf das, was deine Natur ist. Da bin ich mir nicht sicher. Das ja, weiß ich nicht. Fragst mich. Ich will dich jetzt nicht sicher machen. Beides bringt nichts, aber... Weil ich bin doch eh dauernd daran interessiert, an diesem Harmonisieren oder dass es mir gut geht. Ne? Ja, aber sich und dann auf das... ja auch eine Meditation. Ja, aber das, und sich auf das zu richten, was Harmonie ist, ist möglicherweise wesentlich direkter, als sich auf etwas zu richten, was durch Anstrengung harmonisiert werden muss. Wenn es nicht anstrengend ist? Oh, komm her. Ja, Asana finde ich sowas von unanstrengend zum Beispiel. Was? Dann aber, ja, nur sitzen und nichts tun, wunderbar. Das ist doch kein Sitzen nicht, du musst laufen. Bewusstes Laufen. Nein, das muss ich nicht. Du musst bewusstes Essen. Was machst du, denn für Vipassana? Was hältst du denn für Vipassana? Ich sitze und tue nichts, also brauchst es nicht Vipassana. Das kann dir nichts bringen. Das ist doch kein Vipassana. Das ist der Anfänger Einführungs-Untertassenkurs. Nein, nein, nein. Ich glaube, du hast nie Meditationstechniken wirklich gemacht. Ja, oder? Gott sei Dank. Ich müsste es ja wieder aufgeben. Das geht auch von allein, auf meine Erfahrung. Deine Erfahrung? Mhm. Und jetzt? Jetzt trinkst du. Nee, ich habe mich noch gefragt. Ja, das ist auch eine meiner Lieblings. Was da jetzt so gefährlich dran ist. Gefährlich? Dann dachte ich, gut, und wenn man dann... Ich habe gesagt, es ist immer alles gefährlich. Egal, so wenn du morgens wach wirst, ist schon gefährlich. Ja, eben. Aber dann ja, aber das ist auch gefährlich. Aber dann hat es mich halt gewundert, dass du ausgerechnet Meditationstechniken... Auch nicht meditieren ist gefährlich. Aber meditieren halte ich für gefährlicher. Auch wenn man alles als Neti-Neti verwirft. Das ist keine Meditation, das ist in dem zu verweilen, was man nicht kennen kann. Ein schweigendes Verweilen, das Neti-Neti. Das ist keine, du sitzt nicht da und sagst, das ist es nicht, Neti-Neti-Neti-Neti-Neti. Ja, ja. Hm? Ja, er würde das machen. Neti, Neti, Neti. Wem kommt das Neti jetzt? Bin ich jetzt schon Yeti? Durch Neti, Neti? Früher ist man zur Schwiegermutter gegangen und hat gefragt, Neti. Neti. Oder Neti, Neti. Weil eine Frau, die Neti, da musste man nicht so viel Kleidung kaufen. Das war ein Heiratsgrund. Aber heutzutage, bei dem billigen Zeug, was man überall kaufen kann, fragt kein Mensch mehr Neti. Heute strickt man die meist irgendwann. Strickt die. Das nicht gerade. Es gibt eine schöne Gita, die Wushta-Gita oder sowas. Nein. Nein, Buddha. Ashtabhuta-Gita. Da steht genau drin. Do you still shamelessly meditate? It's like, ich nenne es in meinem Bombing, it's a criminal act against yourself. Weil wenn du dafür meditierst, um zu werden oder das zu kennen, was du bist, in der Absicht, dadurch den Frieden zu erreichen, bist du in dem Moment machst du eine kriminelle Handlung gegen dich selbst. Das ist gefährlich, weil wenn du dann noch Erfolg hast und einen relativen Frieden damit findest, dann ist natürlich der Kriminelle wird gefördert. Dieses kriminelle Element, dieses Phantom, was ständig zu dem denkt, es könnte etwas tun, um zu dem zu werden, was es ist. Diese Idee wird ständig unterhalten. Wenn ich die Idee dahinter habe. Hast du ja. Nö, hat man die nicht. Nö, wann hat man denn die nicht? Du willst mehr Frieden haben. Dir würde es besser gehen, oder nicht? Ja, aber da ist ja nichts gegen zu sagen. Doch. Ich gucke auf Fernsehen, damit es mir besser geht. Nee. Also wenn ich Fernsehen gucken würde, damit es mir besser geht. Ja, was hast du denn für ein Programm? Kika. Und in keinem ist was drin. Also nein, guckst meine, doch. Aber, ja, was meinst du? Du trinkst jetzt, damit du durstig bist, aber nicht, dass es dir besser geht. Ich trinke, damit ich durstig bin. Weil du durstig, ja. Dahinter bist du mehr durstig. Durstig. Nein, du wirst auch mehr durstig hinterher. Ja, wenn du mal aufhören würdest zu trinken. Wenn du einfach mal aufhörst zu trinken, brauchst du nicht mehr trinken. Die Ernährungsberatung für heute. Nach einer Zeit bist du einfach weg. Ja. Was? Ja, natürlich. Ja, Wasser macht abhängig. Also meine Vorlage. In Amerika, die jungen Leute, die können keine 200 Meter zur Schule ohne eine Flasche in der Hand gehen. Ich sehe dich. Hier aber. Wie hier? Zu Hause bist du nicht so. Nee, ich trinke zu Hause, wenn nur Rotwein kann. Die berühmte Rotwein-Meditation. Bevor ich weine, trinke ich einen. Bevor ich rote Augen habe vom Wein, dann doch lieber vom Rotwein. Mein bester Freund, ich und meine Flasche. Ich dachte, du meditierst. Wie kann einer, der meditiert, Rotwein trinken? Es gibt doch nichts anderes als Meditation. Ja, aber warum sagst du dann was Besonderes, wenn Techniken, du meditierst? Ja, du hast vorher über Techniken. Ja, das ist doch keine Meditation. Nee. Das sind Techniken. Ja. Aber doch keine Meditation. Ja, aber du hast ja gesagt, die Technik wäre gefährlich. Ja, ist ja auch, weil da ein Techniker ist. Und der Techniker wird damit bestätigt in seiner, was auch immer, Technikerrolle. Der Handlungsreisende ist immer auf Handlungsreisen und verhandelt ständig, was ist jetzt ein besseres Handeln mit sich selber. Und wenn er dann Erfolg hat in seinen Handlungen, und dann ist natürlich der Handlungsreise immer stärker. Es stellt sich immer mehr im Vordergrund. Aber warum ist Buddha der absolute Versager und hat durch Versagen halt, was auch immer, den Versager abgeschafft? Und du möchtest das anders schaffen? Nö. Hast du gerade gesagt. Hast du so gehört? Nö, das haben wir alle so gehört. Du wirst immer falsch zitiert. Kann man einen richtig zitieren? Ja, gefährlich ist jetzt nicht der richtige Ausdruck, aber es ist einfach kontraproduktiv. Das ist gefährlich. Jetzt hat sie schon fast Erfolg. Hat sie schon so gefreut. Das ist die Klänge, man blast den Ballon auf und dann sticht man ihn rein. Dann gibt doch mal wieder ein paar Flaschen heute. Nachher kannst du wieder einen trinken. Ja. Nein, die Meditation, von der ich rede, ist halt nicht unterbrochen durch etwas. Die ist nicht besonders benannt. Die ist einfach Moment für Moment sich zu realisieren, in was immer ist oder es nicht ist, eben das zu sein. Das ist nicht etwas, was du besonders tust. auf einen besonderen, was auch immer, Umstand gerichtet und auf ein Ergebnis gerichtet. Da ist keiner, der das berechnet, wie er meditiert. Ob es jetzt richtig oder falsch ist. Oder ja, aber du redest von einer Technik, die dann richtig ausgeführt, dann zu dem und dem Ergebnis führt. Richtig ausführen kann man von dir. Nee, du hast gesagt, wir passen da. Schon wenn du einen Namen nennst, bist du schon im Unterpassen. Ich habe einen Fehler gemacht, Jetzt machst du den Fehler, aber jetzt mach ich mal richtig. Ich stehe mal richtig. Ich liebe es immer, wenn einer sagt, ich habe jetzt einen richtigen Fehler gemacht. Sag mal, ich habe einen falschen Fehler gemacht. Ich habe gesagt, einen richtigen Fehler, glaube ich. Doch. Ich habe gesagt, ich habe einen Fehler gemacht. Nee, du hast einen richtigen Fehler gemacht. Oh, kannst du es mal zurückspulen? Richtiger Fehler. Nein, es schadet nicht. Ich schwöre es dir, es schadet nicht, wenn man sich, also wenn ich mich eine Stunde... Ja, guck dich mal an. Was? Guck dich mal an. Ja, ich sitze heute 5 Stunden bei dir schon. Jetzt habe ich Schuld wieder. Ja, das bin ich nicht. Dass sie so aussieht. Ich saß hier 4 Stunden. Ich saß doch hier schon. 5 Stunden. Nee. Das sind Kriminelle, alles Kriminelle. Alle Meister der Meditation sind kriminelle Mafia-Bosse. Alle Ashram-Fürsten, alle Gurus sind alles mafiose, faschistische Meister der Untertassen. Die sagen, bestimmte Meditationstechniken führen zu dem Ziel, was es ja nicht gibt. Ja, und das sind eben Kriminelle. Das sind Meister, die Sklavenhalter. Master and Servant. Die brauchen immer irgendwelche Sklaven, die dem dann folgen. Den Scheiß, den sie erzählt haben. Weil sie selbst so dumm waren, dem zu folgen. Und damit selbst bestätigt werden, müssen wir einen anderen auch tun. Nee, trau keinem Meister unter 15. Unter. Komm nie unter einen Meister unter 15. Oder über. Das ist ja dann das wahnwitzigste Spiel überhaupt. Es ist ständig so Sadomado. Das ganze Sein, das ganze Bewusstsein ist ein ständiges SM-Spiel. Sich jemanden so auszuliefern und sagen, gib mir was, was ich eh schon habe, um es zu bekommen. Da muss man wirklich keine Pfanne haben. Aber das machst du ja jeden Morgen. Kaum wachst du auf, bist du der Meister und der Sklave. Du versuchst sogar dem zu folgen, was du dir selbst einbildest. Du brauchst da gar keinen anderen für. SM wacht morgens auf. Der Berg ruft. King Kong wacht auf und dann ist er Affinitäten geschwängert. Na gut. König der Zwerge. Mal fragen, was ich hier so sabble. Ich wünsche mir immer so interessante Fragen, wo ich auch mal interessant antworten kann. Öfter muss ich mir die selber stellen. Sag doch mal ein Beispiel. Wie? Jetzt wüsst ihr, dass ich wieder arbeite. Ja, was wäre denn eine interessante Frage? Ja, ich habe vor Jahren hat mich einer gefragt, ja, die gleiche Frage, was würde ich jetzt, da war der John de Reuter da in Tirol. Was würdest du jetzt fragen? Ja, frag dem einfach mal, hat jemals ein Meister irgendwem geholfen? Die hat wirklich dahin gegangen, das war die erste Frage auf dem Laufband, da hat eine halbe Stunde kam nichts von Johnny. Er ist ja bekannt dafür. Und dann nach einer halben Stunde, ja. Manche ja. Dabei ist die Antwort so einfach. Im Traum sicher, aber nur im Traum. Im Traum ja, aber in Realität nicht. Ist doch ganz einfach. Das kannst du zu allem sagen. Das ist immer die Antwort. Im Traum gibt es durch Meditation irgendwelche Erfolge, aber in der Realität absolut nicht. Doch ganz einfach. Im Traum gibt es Meister, im Traum gibt es Disciples, im Traum gibt es Schüler, im Traum gibt es alles das und da gibt es alle möglichen Varianten von einem, der hilft oder nicht hilft, Erfolgen, nicht Erfolgen, aber das alles verbleibt im Traum. Aber also es sind Traumerfolge und Traumübungen und Traummeditationen und Traum, Traum, Traum. Aber dann durch nichts dieser Traumaktivitäten oder immer was, egal was oder du tust oder nicht tust im Traum, wirst du zu dem, was du bist. Also wirst du das erreichen, was eigentlich nach dem du dich sehnst. Aber indem du meditierst und denkst, das bringt mich jetzt dem näher oder bereitet mich vor für mich, weil da, aber damit werben sie ja. Vipassana vor allen Dingen. Und dann wollen sie noch Frieden auf die Welt bringen dadurch. Das ist kriminell. TM, dieser Maschi-Waschi-Waschi-Waschi-Yogi da. Wuschi-Waschi-Wusch. Dieser Waschmaschine des Seins. Wenn 10% im Ort, dann keine kriminellen Rate mehr. Mit diesen kriminellen Versprechungen, das finde ich einfach Zeugen Jehovas mäßig. Dann wird es wirklich streng und stinkt. Fertig. So, jetzt habe ich es gesagt. Das fand ich jetzt gut, Jörg. Das nennt man moderne Sklavenhalterei. Und sogar in Spanien, jeden Sonntag klingelt es 5-mal an der Tür und Zeugen Jehovas stehen da. Immer eine neue Mannschaft. Und dann sehen sie mich, alle Mann, sie, okay. Da verschwenden sie keine Zeit. Da haben sie wahrscheinlich die Erfahrung gemacht, die hören eh nicht zu oder die sprechen eh nicht so gut. Wachet auf, es ist später als ihr denkt. Boah. Scientology, was ist damit? Alles diese Versprechungen und alle diese psychoanalytischen irgendetwas und dann Neutronen, tralala und neue Frequenzen im Kopf braucht der Mensch und Gott, oh Gott, Vipassana ist nichts anderes. Alle Meditationstechniken versprechen dir was. Kaufleute unter sich, die dann was zu verkaufen haben. Auch Buddhisten, Religion, alles ist wie ein großer Gemischtwarenhandlung von vielversprechenden Ideen. Wenn du dann dich gut verhältst, dann wird Gott dich auch reinlassen hinterher. Und wenn du genug Vipassana gemacht hast, dann passt du. Vipassana. Schöne Ideen. Wie komme ich in den Himmel? Nur durch die Hölle, sagte der Teufel. Nur durch mich, sagte der Herr. Nee, Jesus sagte, keiner kommt zum Herrn, denn durch mich. Als Jesus, als Christus hat er das Gegenteil gesagt. Keiner von euch Arschen wird's machen. Euch lässt eh keiner rein. Wer will euch schon haben da oben? Kommt denn das, ja? Getaut 180 Grad Kehrtwendung. Wendehals. Man möchte eigentlich Jesus Wendehals nennen. Mit ob Gott lieb, wende halt. Sobald du Gott gesehen hast, wendest du dich ab. Guck mal, ich provoziere jetzt mal ein bisschen. Kommt raus. Ja, die suchen bei Logos, ne? Was Wittgenstein schon gesagt hat. Logos? Eine gottähnliche Quelle. Eine gottähnliche Quelle. Jetzt auf die Idee von den ganzen. Aber Quelle ist doch bankrott gegangen. Ich dachte, Neckermann gibt es auch nicht mehr. Quelle. Gottähnliche Quelle. So. Nö, ist ja gut. Quelle versandt. Bestellen Sie jetzt. Du hast vorhin gesagt, richte deine Aufmerksamkeit, die Aufmerksamkeit, die sich auf sich selbst richtet, aber das kann man ja gar nicht. Das kann man nicht machen, aber das kann man nur sein. Indem man Aufmerksamkeit ist und keine hat, ist die absolute Ausrichtung auf das, was du bist. Ganz einfach. Das ist Ramanas direkter Hinweis. Es ist dasselbe wie alles fallen lassen, was. Da ist nichts fallen zu lassen. Also okay. Indem du bist, was du bist, kann nichts fallen, weil du bist, was ist. Was gibt es denn da noch zu fallen? Also es ist das Fallenlassen des Fallenlassers. Oder des Aufhebers. Ja, aber das klingt immer wie so ein Prozess. Also ja, für dich, weil du es so haben möchtest. Aber er hat es nie so gemeint. Aber du machst natürlich da wieder eine Technik draus. Aber da bist du selbst schuld. Kannst du ihm doch nicht vorwerfen. Hast du gerade gemacht. Es klingt immer so. Habe ich dir vorgeworfen? Nee, du hast es eben vorgeworfen. Weil es klingt ja immer so. Sag doch gleich, ich bin dumm, ich bin klein. Soll keiner mehr rein. Nehme ich voll zu. Du gibst es auch noch zu. Jetzt könnte ich übermütig werden und denken, ich hätte Erfolg gehabt. Er gibt es zu. Vorher wollte er es aufgeben, jetzt gibt er es zu. Zugabe. Weil ich so. Also, nochmal. Was ist das? Kannst du das nochmal erklären? Erklären? Mit dem. Einfach das zu sein, was. Ja, er nennt es sei, was du bist. Oder ich nenne es sei das, was du nicht sein kannst. Und das ist das, was du nicht wehren kannst, weil du es bist. Und nicht verlieren oder weder verlieren noch finden kannst in irgendetwas. Also das, was das Natürlichste ist, was du bist. Was gar keine Natürlichkeit kennt. Also selbst zu sein, was kein Selbst hat. Und auch kein Selbst kennt. Und was den Namen kennt. Das Gewahrsein zu sein, was gar kein Gewahrsein kennt. Darauf richtet er sich. Und allein weil du bist, was du bist, kann nichts wegfallen, weil es gibt nichts anderes als das, was du bist. Weil dann bist du selbst, was kein Selbst kennt, und dann gibt es auch kein anderes Selbst. Und auch keine Welt oder irgendetwas. Das ist der direkte Shortcut. Weggeputzt. Aber das kann man halt nicht machen. Und darum ist jedes Meditieren darauf zwecklos. Das ist nicht etwas, was durch etwas passiert. Das ist immer. Das ist nicht die Reaktion auf eine Reaktion. Es ist nicht in einer Kette, die man schaffen kann. Also es folgt nicht auf etwas. Aber das ist ja Meditation. Da hast du die Idee, dass durch Meditation etwas folgt, nämlich das, was du gern hättest. Und da gibt es halt diese Yoga Vushita. Das wäre die schamlos. Dass man schamlos. Shamelessly. Do you still meditate shamelessly? Also ohne dich zu schämen. Du schamloses irgendwas. Meditierst du immer noch? Ja, er redet immer zu dem Supreme, also zu dem absoluten Selbst. Was bildest du dir noch ein, dass du immer noch meditierst? Auf das, was du bist. Und damit natürlich die Zweiheit. Die Imagination dann. Du erhältst deine Realität der Zweiheit aufrecht. Und das ist schamloses Tun. Ja, und manja, in dieser Imagination, dann hört man dann irgendwie richtig gerne aufmerksam, aber auch keiner ist. Ja, aber nicht so in dem Fall, wie du es verstehen möchtest. Ich meine ja, dieses. Ja, darum kommst du hier, dass ich dir sage. Ja. Denn ich sage dir. Ich sag dir nie was. Das hört sich ja schlau an, ne? Nee, das meine ich auch so. Ja, das ist ja das Schlimme. Aber irgendwas muss man doch machen, bis man da ist. Wo denn? Naja, da, wo du sagst, mit dem. Wo keiner sein kann. Ja. Also es kümmert gar keinen, ob du das machst oder nicht machst. Und niemals dich selbst. Weil da, wo nur noch das ist, was du bist, gibt es gar keinen, der es geschafft hat. Da ist kein Bis dann. Da kannst du dich nicht durchbeißen. Bis dann. Beiß doch jetzt einfach. Und nicht bis dann. Das nennt man Self-Abidance. Man beißt jetzt und fertig. Ja, beiß nicht gleich in jeden Apfel, aber beiß jetzt. Selbstverbissen im Sein. Das nennt man, wenn die Schlange sich im eigenen Schwanz beißt und merkt, sie ist es ja selbst. Also wenn du und die Welt nicht verschieden sind, dann bist du richtig drin verbissen. Kriegst das Ding nicht mehr auf. Es gibt ein schönes Bild bei den Mexikanern, allerdings, da gibt es eine Schlange, die sich ständig selbst frisst. Geht der Schwanz ständig, verdaut sich immer selbst. In der ewigen Selbsterkenntnis. Ein schönes Bildnis. Und das ist so ungefähr, wie du bist. Das Selbst, was sich ständig selbst vernascht. Weil es nichts anderes gibt, als sich selbst zu vernaschen. Richtig Nasskatsche. Jetzt noch nach Magdeburg? Oder? Ja. Das sind Väter. Ja. Nee, du hast keine Chance. Warte nicht darauf. Nee, du würdest ewig warten. Weil das kommt nie. Es ist nie im Zeitlichen irgendetwas, das, wonach du dich sehnst. Darum wird es auch nie kommen. Es wird auch nie da sein. Das ist das Schlimme. Es ist nie da. Es ist weder da, noch ist es oder ist es nicht. Alles das, was du jetzt als... Es ist nie, noch niemals im Jetzt. Weil jetzt ist zu spät. Wenn jetzt schon zu spät ist, was ist denn Danne? Christa würde nach Danneberg ziehen. Der ist nämlich nah an Lüchow. Das hört sich dann so ähnlich an. Da ist das Radioaktiver da oben. Die ist gleich in Gorleben. Da strahlt's. Er greift die. Komm durch. Kämpf dich durch. Mit Schuhen jetzt. Man denkt immer, wenn man leise auftritt, geht das und sagt nicht, dass man Aber die Mütze ist wichtiger. Okay. Ja, wenn ich für mich jetzt im Augenblick Resümee ziehe, dann würde ich sagen, es ist nicht möglich, etwas dafür zu tun. Oder dagegen? Es ist unmöglich, etwas dagegen zu tun. Und es ist auch nicht möglich, es nicht zu sein. Und also auf mehr komme ich im Augenblick. Das, da kommt man ja ganz, wenn man da schon mal drauf kommt, wenn man auf sich selber kommt, das hat man ja immer da. Ja, ja, das ist so ein Schlüssel, ein Schluss, logische Schlüssel. Resümees von allem Gehörten und Verstandenen, Ausweglosigkeit. Ja, vollkommen. Nur wenn sie vollkommen wäre, wirst du ruhig sein. Du musst es gar nicht mehr aussprechen. Weil jetzt musst du es ja noch festigen, indem du es aussprichst. Wenn es deine Realität wäre, würdest du gar kein Wort mehr darüber verlieren. Also müsstest du es nicht mehr dich erklären oder definieren, weil es ist. Der Definierer nimmt sogar das als Definition, um zu überleben. Das ist so ein Schlitzohr. Ein verfluchtes Schlitzohr. An der Stelle fühlt es sich sehr verquer an. Verquer? Ja. Ja, weil er da nicht sein kann. Ja. Das macht ihn scheinbar schon sehr depressiv. Das ist schon frustrierend. Ausweglos, ja. Ja, frustrierend. Ja. Das ist die reine Frustration. Ja. Das ist meine Absicht. Den Eindruck habe ich auch. Das war, da kommt Freude auf. Wenn sie sich so erkannt, so. Frustration. Nee, es ist so, ich sage immer im Englischen schön, die tiefste Ruhe, also das, was Ruhe ist, wenn du der näher kommst, dann wirst du deep rest. The deepest rest. Deep rest. Ja, deep rest. then you are depressed. Weil das, was von Unruhe lebt, kann da nicht sein. Und das macht dich sehr frustriert und sehr angstvoll. Da kommt auch eine Angst auf, dass du da nicht überleben kannst, als das, die Idee. Weil in dieser Konzeptlosigkeit ist kein Atmen möglich. Da ist keine Luft für dich zum Atmen. Kein Sinn, kein Zukunft, keine Vergangenheit. Ich kann nicht mehr meditieren. Da ist nicht etwas, was ich noch erreichen kann. Was hechelst du, dass dann so Hyperventilation startet. Die Truppen sammeln sich vor dem Tor so ungefähr. Die Truppen sind schon längst desertiert. Du bist als einziger General übrig geblieben. Du bist der General ohne Truppe. Du bist jetzt eigentlich Hitler ohne Deutschland. Bevor du sagst. Hitler wieder in Österreich. Und auf die Österreicher kann er sich nicht verlassen, das weiß er. Etwas, was in die Enge getrieben wird. Ja, das ist der Hase, der in der Enge ist. Und dann der Kampf. Ja. Kein Ausweg mehr. Manchmal, es kommt drauf an, wenn er sich dafür entscheidet, wenn die Akzeptanz dann da ist, ist es auf einmal, öffnet sich alles. Oder er fängt richtig an zu kämpfen. Wird zum Raubtier. Und ganz böse. Frustriert, böse, aggressiv. Will alles um sich herum umbringen. Sich, Gott, alles vernichten. Oder futsch weg. Keiner kann es entscheiden. Hast du schon mal einen Hasen in die Enge getrieben? Was das für ein Raubtier wird? Boah. Ja. Auf dem Bauernhof, dann Hasen im Ding und dann in die Enge treiben, auch sogar ein Kaninchen. Wenn das merkt, du wirst wirklich Fangschlag machen. Jedes Tier, also wenn das Schweine, boah, manche sind. Dann ist deine Arbeit gar nicht so ungefährlich hier, oder? Ich. Farm der Tiere. Jeder hat sein eigenes Verhalten, in der Enge getrieben zu werden. Ja, ich mache doch nichts anderes. Ich baue dir diese Ausweglosigkeit. Du kommst mit neuen Ideen, aber ich zerschlage alles um dich herum und kannst dich immer weniger rühren. Und dann, wenn du es dann akzeptierst, ist es wunderbar, weil da ist diese Absolutheit von Schwerelosigkeit, die der einzige Wert ist, der du bist, also der es wert ist zu sein. Oder du fängst an zu kämpfen, dann wird wirklich wieder alles total schwer und dann verkrampfst du dich und dann Kopfschmerz und wenn du es verstehen willst und begreifen und kontrollieren willst und dagegen kämpfst und so. Oder eben dieses und keiner weiß, was passiert, bis es passiert, wie es reagiert. Und das nennt man auch Gnade. Wie es dann ist, kann keiner bestimmen und auch keiner beherrschen. Aber was ich dann nicht tue, ist halt dieses vollkommen in die Enge treiben. Dir keinen Raum mehr zu lassen für irgendeine Ausflucht von vielleicht oder ob oder das und dies. Alles wegzunehmen, jeden Teppich wegzuziehen, sogar den Teppich wegziehe. Weil du rechnest meistens schon, dass ich ihn wegziehe, aber dann ziehe ich ihn auf einmal nicht mehr weg. Und dann bist du total fertig. Ich weiß es auch nicht, wann ich ziehe, wann nicht. Ich bin ja. Aber wenn ich das so betrachte, wie es so funktioniert. Könnte man das so beschreiben? Weil das Schlimmste ist, dass ich gar nichts von dir will. Das ist das Schlimmste, was dir nicht passieren kann. Wenn ich dich einfach so lasse, wie du bist. Gar kein Interesse hat, dass irgendwas sich an dir ändert. Damit kommt keiner zurecht. Weil meistens in irgendwas will einer was von dir, dass du so oder so zu sein hast oder das und das aufgibst oder dich auf das richtest oder Übungen machst oder irgendwas. Aber das Schlimmste oder das, was am gefährlichsten scheinbar ist, ist, dass keiner was von dir will. damit kommt kaum einer zurecht. Dass du vollkommen irrelevant bist. Und ob du jetzt das verstehst oder nicht verstehst, oder ob du hier was mitnimmst oder da lässt, oder wie auch immer bist, oder dich fühlst hinterher oder nicht fühlst, es interessiert kein Schwein. Danke auch dafür. Ja, guck, da kommt Freude auf. Da ist diese Leichtigkeit des Seins, wo das Sein sich wirklich nicht um sich selbst kümmern muss. Da ist das Sein einfach sorgenfrei. Da sorgt sich keiner um irgendetwas, noch niemals um sich selbst. Und das ist es. Darum kommt überhaupt irgendeiner zu diesem Affen hier. Weil dieser Affe ist. Ja. Cool. Affe. Also, es baut sich im Physischen baut sich ein Schmerz auf. Ja. Das ist ja regelrecht eine Spannung und Anspannung, die sich immer dichter zieht. Da, gibt es dann so einen Survival-Spanner. Ja, sowas in der. Aber das kommt. Das ist nicht behaglich. Das soll auch nicht behaglich sein. Da ist dieser Körper einfach dann nicht mehr adäquat für dich. Und der weiß, irgendwas weiß das dann. Und dann kriegt es ein bisschen so ein, manchmal zittert es. Nerven werden. Ja, habe ich ja gesagt. Groll kommt, Frustration. Alles das, was man sich eigentlich vorher vermeiden wollte, eigentlich. Durch Übungen. Und darum sage ich, Meditation, die dann diesen Groll, diese Aggression vermeidet, ist kontraproduktiv. Weil du wirst immer das vermeiden, was eigentlich als Urgrund immer da ist. Diese Traurigkeit und Aggression und Groll, dieser Frustration, die ständig präsent ist, die du aber durch immer Ablenkung, was auch immer, versucht abzulenken. Fernsehen, Meditation, Trinken, Arbeit, Ehe, irgendwas. Also ständig sich von dem abzulenken, was ständig da ist, als totale Traurigkeit. Diese Traurigkeit der Existenz, die immer da ist. Und es gibt wenige, die darüber sprechen. Dieser Gartner nennt es den Ocean of Pain. Diesen Ozean von Schmerz, der die Erfahrung ist von Sein, von relativem Sein, der immer präsent ist. Und der du ständig möchtest du das beherrschen und irgendwo nur zur Akzeptanz kommen, aber du schaffst es nicht. Du möchtest immer so einen Frieden in diesem Ganzen irgendwas finden, ein Zuhause. Ist da fast eine Bereitschaft, gewalttätig zu sein? Du möchtest mit aller Gewalt, du würdest dich sogar dafür umbringen, wenn es helfen würde. Und hat jeder auch schon 1000 Male gemacht. Diesen Ausweg versucht, sich jetzt weg, wenn das dann das Ende ist, dann tschüss hier, ich habe keine Lust mehr. Auf und davon, peng, die letzte, ich nicht mehr. Und dann kommt das nächste. Das gibt es ja unendlich. Warum gehen junge Leute oder irgendwas in den Krieg? Allein dadurch, durch die Traurigkeit. Alles ist besser als zu Hause beim Vater Kühe melken. Hätte ich auch gemacht, wenn Krieg gewesen wäre. Schützengraben. Irgendwas. Nur weg hier. Überall ist besser als hier. Nur um sich von dem abzulenken, dieser Grundtraurigkeit und Einsamkeit, die ständig präsent ist. Und dieser Einsame ist in jedem Wachsein da. Diese Einsamkeit begleitet dich unendlich. Die ist immer präsent. Und ständig möchtest du sie dann vertreiben irgendwie. Zeit vertreiben oder irgendwas. Aber das klappt nicht. Eine zu tiefe Geschichte draus machen. Klar kann man das. Jetzt will er es wieder vermeiden hier. Jetzt kommt der Vermeider wieder. Darf man sich doch nicht so darauf einlassen. Das ist ja wieder zu gefährlich. Dann darf man doch jetzt nicht sich reinfallen. Nein, nein, jetzt mach ich doch lieber, wem passiert das? Rette sich, wer kann. Das ist mir jetzt zu nah. Das geht mir zu sehr ans Eingemachte. Auf die Affen, ihr Bäume. Dann muss man erst hören. Finde ich eigentlich gut. Auf die Affen, ihr Bäume. Etwas wie ein Überlebenskampf. Klar, das ist das Phantom, was natürlich ständig dann, das kriegt Panik. Das ist Titanic, auch der Titan wird untergehen. Panik auf der Titanic. Und Leonardo versinkt. Auch Da Vinci. Das ist was sich niederbeugt und natürlich. Rate mal, warum ich hier so viel Witze mache und diese Stimmung der Leichtigkeit einigermaßen halte, sonst wirst du gar nicht in der Lage sein, dich zu konfrontieren damit. Damit du überhaupt da in die Nähe kommen kannst, muss es in der Stimmung passieren von dieser Leichtigkeit und von Freude, weil da ist die Angstfreiheit da, sonst würdest du irgendwas machen jetzt. Ein Trinken gehen oder Fernsehen gucken oder rumlaufen im Park oder irgendwas zum Ablenken. Ja. Sie lacht immer zustimmend. Oder Kinder machen oder so. Wenn ich Kind habe, habe ich immer was zu tun. Brauche ich mich selbst nicht zu kümmern. Das ist immer der wesentliche Grund, damit überhaupt die Menschheit existiert. Kinder machen, ablenken, Sinn schaffen, noch ein Kind, noch eine Ehe oder noch was, ein größeres Auto oder bessere Arbeit, Karriere, immer irgendwelche Sachen. Oder der nächste Vipassana-Kurs, der bringt's dann. Oder der nächste Lehrer, der macht mich dann leer. Immer auf den Nächsten geschoben. The next lover. Der bringt es vielleicht jetzt nicht, aber ich warte so lange, bis der Nächste kommt, bevor ich den fallen lasse hier. Was macht das kleine Phantömchen, dieses Geistlein, dieser Geisterbahn-Fuzzi, nur damit er rumgeistern kann? Tja. Das ist nun mal seine Natur. Mein Kampf ums Überleben. Ständig. Und den kriegst du nicht los. Kein Weg. Den hat auch noch keiner bezwungen. Egal wie. Manche, die sagen dann, ja, ich habe jetzt meine Heimat gefunden, ich habe das realisiert, was ich bin und jetzt bin ich. Ha, ha, ha, ha. Temporärer Frieden. Irgendwo. Die Einsamkeit wird immer mit dir sein. Weil du sie bist. Es gibt nichts Weites zu dir. Das ist deine Natur. Und du versuchst ständig deine Natur zu bezwingen oder zu verdrängen. Ist das nicht Wahnsinn? Du bist die Einsamkeit selbst. Weil indem du die Einsamkeit nicht haben willst, wirst du zu einem Einsamen, der sie verdrängt und verneint. Wenn du wirklich die Einsamkeit bist, gibt es keinen Einsamen mehr. Da ist einfach, was du bist. Da gibt es nichts Weites, das ist alles. Da gibt es aber keinen Einsamen. Da ist auch keiner frustriert oder langweilig oder so. Es gibt nur Langeweile, wenn du dich dagegen wehrst. Ja? Das tue ich jetzt ein bisschen, tut es das im Augenblick so an, mit dir hier zu sitzen, als würde ich von einem Güterzug überrollt werden. Also ganz schön gewaltig. Ja, guck dir das einfach mal an. D-Zug. Ich bin jetzt ein ICE. Darth Vader gegen Skywalker. Ja, weil ich bin ja nur eine Werbeveranstaltung. Wenn du mich hier ansiehst, dann siehst du, es macht nichts. Ich bin einfach nur, guck mich an, es passiert nichts. Die Einsamkeit kann dich nicht berühren. Und wenn du es wirklich, brauchst dich vor das nicht zu fürchten, was du bist. Das ist meine ständige Aussage. Und dieser Wahnsinn, dass du dich vor dem fürchtest, was du bist, das ist Wahnsinn. Das ist diese Verrücktheit. Unter der du dann in diesem verrückten Anstalt von Dasein dich rumvegetierst. Und wenn ich das so sage, dann rede ich mit mir und sage, komm, Mann. Wenn es was bringen würde, würde ich alle erschießen. Wenn es wirklich was bringen würde. Aber dann sitzen wieder andere vor mir. Ich weiß nur, was man sagt. Ja. Das ist so wie der Ehe, ich habe mich so an dich gewöhnt. Also ich hätte jetzt keine Angst, dass ich dadurch irgendwen verliere oder so, aber ich weiß absolut, dass es nichts bringt. So als wenn du im Dschungel ein Blatt ausreißt. Das merkt auch wieder keiner. Naja. Nee, aber es ist so wie eine, eigentlich so eine, ja, wie du schon sagst, alleine zu Hause würdest du dich dem nicht stellen, in der Art und Weise, wenn es nicht müsstest, wenn es nicht wirklich. Weil viele, die erreicht es auch zu Hause, diese totale Despair und total, was immer, Frustration. Und dann sind sie in diesem, dann öfter mal, weil sie nicht aushalten können, platzt natürlich irgendwas und die sogenannte Landeskrankenhaus wartet. Ja, glaub ich. Das ist das Resultat von totaler Frustration und gebrochenem, wo das Hoffnungslose da ist und keiner mit umgehen kann. Und dann natürlich totale Aggression und dann diese schizophrene, paranoide irgendwas erscheint. Die natürlich vollkommen aus dieser Romantik, weil du total enttäuscht bist von der Liebe zu dir selbst, weil du dich dann eben, irgendwas ist gebrochen, diese Hoffnung, dieser Vertrauen in die Welt oder irgendwas, und dann kommt dieser ganze Einsturz. Nicht nur von Neubauten. Einstürzen, ja. Gibt es da irgendwas, wo man den Leuten helfen kann wieder? Ja, sitzen hier doch alle. Warum sitzt du denn hier? Was machst du denn hier? Prophylaxe. Ja, Prophylaxe. Prophylaxe, Prophylaxe. Nee, ich weiß, manchmal braucht man halt ein Umfeld, in dem es einfach normal ist, das, was man scheinbar ist. Und nicht, wo man dann in einem Umfeld von Familie oder irgendwas, wo man, wenn man da das von sich gibt, die liefern einen ja gleich ein. Oder? Da hat man sofort Gegenwehr. Die kriegen ja mehr Angst als du, wenn du damit anfängst. Und aus lauter Angst wollen sie dich weghaben, wegschließen. Und hier ist ein Raum, wo du einfach, da ist eine vollkommene Akzeptanz und Natürlichkeit da drin. Und darin eben sich, diese Geborgenheit ist unbezahlbar eigentlich. In dem, von daher. Ja, und dafür ist eine große Dankbarkeit hier. Ja. Die braucht zwar keiner, aber kann ruhig sein. Schön. Lassen wir jetzt mal zu, ne? Dieses lächerlich machen von egal wie schön oder wie tief es sein, keiner will was, keiner braucht was. Keiner akzeptiert dich, weil es keiner braucht. Brauchst du niemals Akzeptanz. Kann ja nicht so schlecht sein. Das, was weder gut noch schlecht ist. Das kann ja nicht so schlecht sein. Ah. Irgendeine Patientenfrage noch? Patientenverfügung. Habt ihr schon das Testament gemacht? Ja. Wollt ihr meine Adresse haben? Das sind so normale Meister. Ganz Ramana-Ashram, der ist so reich. Die bauen jedes Jahr ein neues großes Ding und noch ein Ding und kaufen das Land da. Die kriegen so viel Spenden und es wird so viel hinterlassen. Boah, Wahnsinn. Ja, sollen wir jetzt oder sollen wir nicht? Was? Sollen wir oder nicht? Nochmal. Hinterlassen. Für dich hinterlassen. Ja, ich habe... Mich fragen sie immer... Wir verstehen das auch nicht falsch. Was? Wir verstehen das auch nicht falsch. Was denn? Meister Guru-Ding dann. Mit dem Ich keiner versteht dich. Ob er dir sein Geld geben darf. Seine Schulden. Ich kenne ihn. Er ist Grieche. Haben Griechen Geld? Das sind nur die Bankrotten, die wollen dir was geben. Da ist nichts drin. Das Erbe lehne ich sofort ab. Diese Habenixe. Dann doch lieber eine Nixe aus dem Meer. Mermaid. Gut. Willst du noch meditieren heute? Nee. Rotwein. Weiß gar nicht, ob ich mich noch jemals wieder hinsetze. Oh. Du sitzt doch schon. Wenn du sozusagen, wenn ich nicht schon sitzen würde, würde ich mich nicht mehr setzen. Oder wieder setzen. Ich widersetze mich nicht mehr. Ja, gut. Noch aus dem. Wem passiert das? Das passiert im Moment gar nichts. Danke. Jetzt bin ich noch schuld. Na gut. Hast du vorhin gesagt, Buddha hat einen Verlierer aufgegeben? Was heißt das? Nein, er hat sich als totaler Versager geoutet. Das ist seine. Ah, der Versager hat aufgegeben? Nee. Nein, nein. Er hat seine berühmte Erleuchtungsrede, wo er realisiert hat, dass er der ewige Versager ist. Noch nie gelesen? Ja, dann rate ich dir mal. Google es mal kurz. Buddhas Erleuchtungsrede und dann berichtest du uns morgen. Und dann vergleichst du mal Oshos Erleuchtungsrede und dann möchte ich einen vergleichenden Bericht hören. Welche Leuchtkugel war größer? Welcher war der größere Versager? Weil das ein Wettbewerb im Moment. Osho redet auch vom Versagen. Mhm. Aber niemand kann den Versager fallen lassen. Das ist auch wieder jemand, gell? Das geht ja nicht. Ich habe keine Ahnung. Wer versagt den Versager oder was? Nee, fallen lassen. Keiner redet vom Fallen lassen. Wir reden von dem absoluten Versager, der du bist. Mhm. Du versagst es ständig, dich zu kennen in allem. Ständiges Versagen. Durch alles, was du versuchst, hast du es nie erreicht, dich zu kennen. Du versagst dir allen immer das Wertvollste. Ständiges Versagen. Und das wird nicht aufhören. Und das eben hat er erkannt, dass es eben kein Ende des Versagens gibt. Und damit hört nichts auf, aber ob es jetzt weitergeht oder nicht, es kümmert keinen. Wisst ihr, da kommt eine SMS und dann Buddha beschwert sich. Ja, der hat das gleich geantwortet. Gleich schickt es. Ey, das ist. Ich kann immer noch SMS schreiben. SOS vom Versagerteam. Ne, und Osho hat Ähnliches berichtet über ihn sein. Was auch immer. Hunderte von Jahren habe ich vergeblich meditiert. Mir alles vermadert. Hunderte von Jahren und Leben habe ich verschwendet für mich selbst. Und erkenne jetzt das absolute Versagen in allen meinen Tun. Und dann kam die Leuchtkugel. Ich meine, er war 21, man muss vieles verzeihen. Ja. Aber wenn man wirklich mal so, das könnte man auf so einer Karnevalsvereinstellung vorlesen, würde bestimmt belustigen. Überhaupt für Leute, die da gar nichts von verstehen. Ja. Du hast das Wollewanne reinlassen. Ja! Der leuchtet so schön. Der leuchtet so schön. Wir haben eh eine Energiekrise hier. Wenn alle erleuchtet sind, brauchen wir weniger Strom. Weil die lesen ja nicht mehr, gucken kein Fernsehen. Sind nur noch in ihrer Stille, im dunklen Gemach. Ganz für sich allein. Nichts bedürftig. Alle Deutschen erleuchtet, das wäre was. Keiner arbeitet mehr. Dann gibt es Deutschland auch nach der Zeit nicht mehr. Ich glaube, dann würden die Türken wirklich alles übernehmen. Da würden die Deutschen jetzt wirklich sich darum kümmern, dass Erleuchtung nicht stattfindet. Merkel würde sagen, nicht unter meiner Führung. Und der Rösler, da verstehen wir jetzt nichts von. Erleuchtung kann ich verboten werden. Nur die CDU würde, ja, wir kommen unserem Herrn näher. Wir unifizieren uns jetzt. Die Union findet jetzt statt. Unter Seehofer. Okay, wir haben noch 15 Fragen offen. So im Durchschnitt. Ist hier noch was jetzt endlich mal wieder? In dieser Ecke. Die letzten goldenen Kälber gehen nach Hause. Sie sagt immer, du zerstörst mir alle goldenen Kälber oder Kühe oder sowas. In Thailand sagt sie immer, ich habe schon wieder eine Kuh verloren. Schlacht es mir alles weg. Ja? Hätte ich meinen Bus nicht angefangen mit Schweineschlachten als Dreijähriger. Und aus der absoluten Hoffnungslosigkeit entsteht nachher der Frieden, den er irgendwo sagt. Nachher? Alles ist gut. Nachher? Alles oder währenddessen? Alles war, alles ist, alles wird gut. Nicht sein. Okay. Ja. Ja, nachher. Da reden wir nachher drüber. Nachher ist alles gut. Wenn ich dann den Kopf los bin, ist alles gut. Nachher. Ne, Lalit, was ist nachher? Du Sportschau. Nachher muss er wieder mit seiner Sportschau gucken. Was los? Der freut sich schon mal, wenn ich komme. Gibt es keine Sportschau. 4:4, oder? Er kocht die Sportschau, aber da muss er immer Kommentare aus der Küche geben. War das nicht ein gutes Tor? Ey! Dynamik. Ja. Das sind dynamische Meditationen nach Osho. Rollentausch. Ich bin doch eher der Pfannentyp. Der Elefantentyp? Der Pfannentyp, ja. Der Pfannentyp? Ja. Das hat ihn imponiert. Ja? Als er die von seiner neuen Bratpfanne vorschwärmte. Eine halbe Stunde immer die neuesten Vorzüge und irgendwann sagte Karl dann mal ganz ruhig: Weißt du, ich bin nicht der Pfannentyp. Das war so ein schöner Satz. Was ist der neueste? Ich habe vielleicht einen auf der Pfanne. Wenn ich jetzt Fanny Hill kennengelernt hätte. Frisch auf dem Tisch. Frisch auf dem Tisch? Aber er ist guter Koch. Also wenn jemals einer einen Pfannentyp braucht. Ist auch selten, ne? Aber nee, ich meine, wenn man ins Fernsehen guckt, nachmittags so, da sind ja nur Köche. Kaum Frauen. Wo sind die Frauen? Ja, seitdem ihr mir eine halbe Stunde überfangen, jetzt bin ich natürlich angestichelt. Ich will ja auch mitreden können irgendwann mal. Ich denke mir, vielleicht imponiert man Frauen, wenn man Pfanne kennt. Die kleinen Pfannengerichte. Aber Karl, du bist doch Meister Teflon. Ja, ich bin die Pfanne, aber ich habe keine Ahnung davon. Da hat doch einer gesagt, meine Sturmrohrstraße, du bist wie eine Teflonpfanne. Bei dir bleibt nichts hängen. Nichts stecken. Ja, sowas muss man sich anhören. Nennen sie einen schon Pfanne. Ich meine, Pfanne, okay, aber Pfanne? Geht ja noch. Halb und halb. Heiße Pfanne. Rittersport. Quadratisch dreieckig, ja? Gut. Paris. Anything? No, he wants to learn German. This truth to Deutsch. That's quite an attempt. Brüder, die Brüder Karamachowoko. Das tiefste philosophische Werk der russischen Literatur. Dadurch Deutsch lernen. Wenn er nächst mit uns Deutsch redet, kommen wir nicht mehr mit. Das wird... Habe ich ja nicht gesagt. Das wäre ja noch Hoffnung, wenn alles hoffnungslos wäre. Da habe ich nie was von gesagt. Jetzt machst du ja wieder Hoffnung. Der M lässt alles für sich arbeiten. Ne? Er findet immer so einen kleinen Knick in der Brust. Wenn der Glatze hat, findet er immer ein Haar. Ja, die Damen da hinten. Nix. Davor auch nix. Naja, ist spät am Abend. Die Lottozahlen kommen gleich. Das interessiert mich jetzt auch mehr. Die Hoffnung stirbt nie. Ja? Zuletzt wäre ja noch Gegner, aber die Hoffnung stirbt nie. Ja, aber den gab es ja schon, Lottokönig, König Karl, ne? In Hamburg. Musiker. Den gibt es immer noch, ne? In Hildesheim spielt Hamburg meine Perle. In Hildesheim? Ne, in Hamburg. Spielt Hamburg meine Perle? In Hamburg. In Hamburg? Ja, vor jedem HSV ein Spiel. Da spielen sie ein Lied von ihm, ja. Ne, er spielt selber live. Er spielt immer? Er spielt immer live, jedes... bei Hamburger SV? Ja. Nicht bei St. Pauli? Ne. Das wird ihm heute vergangen sein. Ja, ja. 7-0 verloren. 7-0 haben auf die Perle gekriegt. Ich bin Hamburger und da fängt das Reihen wieder an. Man sitzt immer an der Kante. Ja. Im Borderline. Und erkennt sich nicht, obwohl man an der Kante sitzt. an der Küste und keiner küsst einen. Ne? Boah. Deutsche Küsten sind sehr sexuell. Meerbusen, Landzungen. Solche Schweinereien gibt es da oben. In See stechen. Boah. Und Kant in Englisch ist was anderes, als du denkst. Denkt schon so, dann denkt man nicht schon so. Ich sage immer in Amerika, Kant said, und dann denken sie mal, ach ja, Kant said, ah ja, Kant, ah ja, Kant said. Und dann mache ich es extra, Kant, even Kant said, Kant. Eben Ramakrishna hat davon geredet, ne? Und dann? Ja. Der Kant of a bitch ist die gleiche Natur wie die Natur Gottes. Hat er erkannt. Da kommt die Erkenntnis her. Die Natur. Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Muss man auch nicht. erst ab 18. Hauptsache, du verstehst inhaltlich. Genau. Das geht auch ohne Akustik. A kind of a bitch, kennst du nicht? Ja, a kind of a bitch. Ja, eine Vagina einer Hündin. Ja, und die Natur, das, was die Natur der Vagina einer Hündin ist, ist auch die Natur Gottes. Ah ja, von Annie Springfield oder wie? Du kommst in die gleiche Pfanne hier. Ich schicke dich zu den Negern. Zu den stark augmentierten Kannibalen. Dann machen wir Kannibalen-Roulette mit dir. Kennst du das? Afrikanisches Roulette. Da sitzt du mit 10 Leuten um einen runden Tisch, Ding und nackt, und dann kommen 10 Frauen rein und eine davon ist Kannibalin. Unterm Tisch. Unterm Tisch. Das ist immer Kyros. Da ist jedermann sofort. Zieht sich was zusammen. Afrikanisches Roulette. Was ist jetzt schlimmer, russisches oder afrikanisches? Irgendeine Kugel muss dran glauben. Ne? Ja, wenn ihr keine Fragen habt. Dann kommt Schulkämpfe. Ich unterhalte mich schon. Was war der? Ich krieg mal so viel Witze geschickt. Behalte die was? Nee, richtig. Ja, es kommt irgendwann. Ich lese die heute Abend nochmal durch, bereite mich auf euch vor. Eine Stunde weniger. Zeitumstellung. Kann ich gleich mal vorstellen, Jo. Heute Nacht. So. Nein, von 2 auf 3. Oder von wenn es 3 ist, auf 4. Geht auch noch. Geht auch so. Aber gerade so. Auch wenn du aufstehst, von 7 auf 8 stellen oder von 8 auf 9. Es ist schon ziemlich spät, aber es geht vielleicht noch durch. Könnte, oder so, meine, wenn du mal auf 12, auf 1 stellst, kommst du bestimmt zu spät. Ja. Das ist dann doch ein bisschen... Das ist eigentlich auch das einzige Mal, wenn es 12 ist und es schlägt 13. Ja. Habe ich gerade... Gerade ist mir gekommen. Nur dadurch ist es, wenn es 12 ist, schlägt es 13. Ich dachte, es wäre unmöglich, aber es geht doch. Geht doch. Haben wir es doch wieder. Aber es schlägt ja nie 13. Ne? Wenn es 13 schlägt, es wäre 1. Es zählt einfach. Es geht nie auf die 24 rum. Gott sei Dank. In da, wo ich wohne, da schlägt es zweimal. Einmal die Kirche, einmal das Rathaus. Immer so im Abstand von 5 Minuten. Mein Gott, ist nachts ist immer nur einmal. Bom, bom. Wenn's, stell mal vor, das wäre dann 13 Mal. Dann. Ja. 14 Mal, 15 Mal. Ich glaube, dann hätten sie die Glocken schon abgehängt. Mann. In katholischen Ländern ist es furchtbar. Nie, geht nie in katholische Länder. Da schlägt es ständig. Dann nehmen die auch keine Rücksicht, die Priester. Fralier, ah, du kommst ja aus katholischen Ländern. Dem macht das ja nichts mehr. Köln? Köln ist ja nicht katholisch. Oh. Köln ist ja nicht katholisch. Oh. Oh. Die Leute, die anderen nicht. Jedenfalls kriegt man da nicht so viel von mit. Nur im Karneval nicht, sonst. Den Dom musst du von überall sehen, das ist ja das Schlimme. Hier gibt es noch Dombier und Domkölsch und. Ja, aber das Herz ist gut. Wer ist gut? Das Herz ist gut. Das Herz ist gut. In Köln. Na, ich will jetzt nichts dazu sagen. Das ist wie Abend füllt. Köller, Köller. Die letzte Mal, ich da war, war ich im Kindergarten geredet. Ich dachte, was ist denn hier los? Vor Kindern. Ja, die haben sich so verhalten dann, weil das Umfeld bestimmt, wie man sich verhält. Die saßen alle auf den kleinen Hockern da. Wenn du wieder auf diesem Hocker sitzt, kommst du wieder direkt in den Garten. Überall diese Wandmalereien von Kindern, du kommst einfach dann nicht ernsthaft in Gang. Mit mir ist das eh nicht so leicht. Aber. Wisst ihr, da werden sie gar nicht aufgefallen sein, deine Bengels. Ja, gut, letzte. Einer geht noch. Nix hier, nix da. Christa schnarcht schon wieder. Zu guter Letzt schnarch ich Christa auch noch. Sie hat es wirklich lange durchgehalten. Und dann auf einmal doch entspannt sich was und dann kommt das Urvieh doch durch. Das bayerische Urvieh steckt in jedem Bayern. Ne? Pralli, hast du schon mal, was du öfter mal erlebt, ne? Was heißt das jetzt? Boah. Was immer du da raus. Ist schon urig, ne? Überhaupt Oktoberfest. Ich war bestimmt jedes Jahr Oktoberfest da bisher. Stimmt, ja. Wie trottelig kann ich denn sein? Und wir sind nie aufs Oktoberfest gegangen? Ich war nie drauf. Nee. Du wolltest mich immer mitnehmen? Genau, ich wollte dich mal mitnehmen. Du bist nie, hast dich mal geweigert. Ich habe widerstanden. Ja. Da bin ich stolz. Kein Einblick in die ich musste die Dinger nur in den Zügen und auf dem Stachus da. Das hat mir schon gereicht. Diese ganzen vollen, was unser FDP-Brüderle gemeint hat. Ich weiß, von wann der spricht. da ist echt Holz vor der Hütte. Sagt man so. Ne? Und die sind da gar nicht schüchtern. Dann denke ich gleich wieder an Roswitha. Ist das jetzt der Eselsbrück? Ne, die Umzüge sehen immer sehr lustig aus mit den großen Bierkutschen, Pferden da und tralala. Das ist ja. Wie heißen die? Fachinger oder sowas? Haflinger. Da wacht das Urvieh auf. Ja. Wenn man ihre Pferde falsch ausspricht, da geht's aber ab. Welche Ackergaul, die haben solche. Boah. Haxen. Und der Schwanz, der ist 5 Meter lang, der macht die Straße sauber. Da blüht das bayerische Herz. Da denkt man gleich an Rippchen und Haxen und Maß. Da ist das Maß nicht voll, aber es reicht. Die haben die Kunst, aus einem Fass 2 zu machen. Ne, Christa? Bei jeder Maß wird ein bisschen was eingespart. Nicht nur ein bisschen. Ein bisschen wäre gut. Ein bisschen wäre gut, aber ein Drittel ist schon. Damit sie hinterher auch stolz sein können, ich habe heute 8 geschafft. Dabei waren es ja nur 5. Aber es kommt trotzdem hoch. Da bist du Expertin. Sie kotzt vor 4? Vor 4. Na gut, ach, jetzt haben wir ja schon. Aber du weißt ja, keiner zahlt mehr. Ja, das fehlt jetzt noch. So. Fehlt Ihnen jetzt. Dankbarkeit kann ich drauf verzichten. Ja, nicht vergessen, 3 auf 4. Könnt auch jetzt schon mal.